Deutschland. Du warst der Kommandeur, du warst der Kommandeur. Zweifel und Unklarheit, überall. Du gehst mit dir zu Rate, Kampf und den Beschluss. Freiheit, Fahrtleid, Kameradschaft, Verantwortung. Mach dir klar, was du tun musst. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. Neuigkeit gab's dann beim Reichsminister Goebbels. Der Führer lebt, das Attentat ist verhüllt. Bitte am Pest, macht ihr kurzen Prozess mit schnellem Handeln und Eingreifen. Sorgt es nur für Orientierung. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. Einen deutschen Bruder und Bürgerkrieg wolltest du verhindern, die deutsche Ehre retten. Kamerad Weber, du hast es geschafft. Führer wurde nicht gegeben und nicht der Mann in Ketten. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesem tapferen Soldat. General Oberst Rock, Reichsführer SS Himmler und Herr Roland Freisler, bestrafte die Verräter. Unser deutscher Held, Edelon und Ordner, bat um die neue Frontwendung, ein wahrer Soldat. 4. Oktober 1997, der Mann ist tot, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, verfolgt von Judas Mecklen bis ins Grab. 4. Oktober 1997, der Mann ist tot, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, verfolgt von Judas Mecklen bis ins Grab. Deutscher Bruder, Bürgerkrieg, wolltest du verhindern, deutsche Ehre retten. Kamerad Weber, du hast es geschafft, schwöre wurden nicht hier und nicht den Mann in Ketten. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesen tapferen Soldat. 20. Juli 1944, ein Mann war da, der uns gerettet hat. Generalleutnant Otto S. Weber, Heil und Ehre diesen tapferen Soldat.